Gedicht 40 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. O ja, sie lieben durch die ganze Welt. Ich will nichts gegen diese Liebe sagen, die man wahrhaftig Liebe nennt. Von Liebe hört ich in meiner ersten Jugend reden. Und später auch, s ist nicht so lange her, dass nicht die Blumen, die man damals pflückte, noch dufteten. Kiau und Muselmann werfen die Tücher einem Lächeln zu und haben kein Erbarmen mit dem Weinen. Es kleidet Polyphems hellblanker Zahn die Nuss entlang, wenn Regen ihre Schale zu glatt gemacht, und weniger bedarf's, damit sich das, was jene Liebe nennen, zum Hass wegwende oder zum Vergessen. Du aber liebst nicht so, du mein Geliebter. Du kannst durch Leiden harren und durch Leid, bis dass du Seelen zur Berührung bringst und ruft die Welt zu spät, so meinst du bald. Ende von Gedicht 40.